Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich deshalb besonders gefreut über die Einladung, weil im Zuge des Bachelorstudiums, wie wir alle wissen, Theorieaneignungen auf ein Minimum reduziert worden sind und in den Stundenplänen kritische Theorie kaum noch vorkommt, wenn überhaupt. Das ist einer, also dass es inhaltlich aus den Studienplänen verschwunden ist. Und sofern es noch vorkommt, möchte ich nur die Fantasie mal darauf richten, wie es wäre, über Adornos negative Dialektik in Multiple Choice einen Test zu machen. Und dann weiß man von vornherein, dass wenn die kritische Theorie noch vorkommt, sie so ihres kritischen Gehalts benommen ist, dass man vielleicht weiß, dass auf Seite 17 der gesammelten Schrift Band 6 der schöne Satz steht, Denken, Hass identifizieren. Damit kann man vielleicht einige Punkte erklettern, und aber natürlich von Adorno gar nicht. So gesehen sind Veranstaltungen wie diese außerordentlich verdienstvoll. Und ich habe bei der Einladung sehr bewundert auch die organisatorische Arbeit, die hier geleistet worden ist. Also vielen Dank für die Einladung. Ich werde wie meine Vorredner natürlich auch überziehen. Verabredet waren eigentlich 40 Minuten, das werde ich nicht hinbekommen, aber ich bemühe mich irgendwie nicht allzu sehr darüber hinauszugehen. Ich werde über die, oder angekündigt ist der Vortrag als Dialektik der ökonomischen Rationalisierung von der kritischen Theorie zur Kritik der politischen Ökonomie. Eingeladen worden bin ich zu einem Vortrag zur Kritik des Neoliberalismus. Darüber könnte ich jetzt einen Vortrag gehalten haben, zum Beispiel über Krise und Kritik der Europäischen Union, also des neoliberal verfassten gemeinsamen Marktes und des monetaristisch konstituierten Euro. Und oder vielleicht einiges so, was man in anderthalb Stunden erzählen kann über die logische Struktur der Weltökonomie, die man gewohnt ist, mit der begriffslosen Metapher von Globalisierung zu bezeichnen, was man aber mit dem Neoliberalismus sehr viel besser fassen kann. Und dann habe ich mir doch überlegt, dass es sinnvoll ist, nicht Antworten auf Probleme zu geben, sondern eher Fragen zu produzieren. Das ist allemal produktiver. Und deshalb werde ich jetzt einen Vortrag machen zur Frage des Verhältnisses der Kritik der politischen Ökonomie, des neoliberalen Kapitalismus und der kritischen Theorie. Der Untertitel, den ich hier noch angebracht habe, was vielleicht bei so einem Vortrag ein bisschen übertrieben ist, von der kritischen Theorie zur Kritik der politischen Ökonomie, ist etwas merkwürdig, weil man ja wissen könnte, dass Horkheimer 1937 in seinem großen Aufsatz über traditionelle und kritische Theorie bemerkt hat, dass der Begriff der Kritik der kritischen Theorie gebildet ist an der dialektischen Theorie der Gesellschaft, an der Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx und von daher dann eben auch in der kritischen Theorie diese Kritik der politischen Ökonomie eine herausragende, wenn nicht die begründete Rolle spielt. Und man könnte auch daran erinnern, dass Horkheimer 1931, als er das Amt des Direktors des Instituts für Sozialforschung übernommen hat, die Frage beantwortet hat, auf welche methodischen Grundlagen und auf welche inhaltliche Ausrichtung die kritische Theorie, die kommende kritische Theorie, den Begriff hatte er noch nicht, ausgerichtet sein soll. Er gesagt hat, es ginge um die dialektische Vermittlung zwischen empirischer Arbeit und Theorie, also Dialektik auf der einen Seite, aber so gefasst als Vermittlung gewissermaßen von Theorie, Empirie, wobei Empirie hieß naturwissenschaftlicher Positivismus der Fachwissenschaften und Theorie hieß die Philosophie des objektiven Geistes, der geisteswissenschaftliche Positivismus in einer besonders irrationalen Form, beides aufgenommen und wechselseitig kritisiert, das Verhältnis von Rationalität und Irrationalität. Und inhaltlich sollte die kritische Theorie untersuchen die Vermittlung zwischen dem wirtschaftlichen Leben der Gesellschaft und der psychischen Struktur der Individuen und einer Untersuchung der Kulturphänomene im Allgemeinen. Wenn man also an diese Themen anknüpft, ist eigentlich der Untertitel von der kritischen Theorie zur Kritik der politischen Ökonomie nicht gerade naheliegend. Naheliegend wird er dann, wenn man guckt, ob die kritische Theorie der Dialektik der Aufklärung noch substanzielle Beiträge zur Kritik der politischen Ökonomie hat. Und da ich jetzt etwas zugespitzt reden muss, wäre die Antwort ganz einfach kaum etwas. Die Frage ist, wie diese Entwicklung der kritischen Theorie von der Kritik der politischen Ökonomie zur Dialektik der Aufklärung zu sehen ist und warum es einen darüber hinaus geben muss, nicht ein Zurück zu Marx, zurück im Sinne einer Dogmatisierung oder einer philologischen Aneignung, sondern einer Fortschreibung der Kritik der politischen Ökonomie, die dann eben auch den Erfahrungsgehalt der kritischen Theorie aufnimmt. Von Dialektik der ökonomischen Rationalisierung im Titel spreche ich in der Form, dass Dialektik hier nicht heißt, eine Ontologisierung des Geistes des Widerspruchs, gewissermaßen aus den widerspruchsvollen Verhältnissen per se der Widerspruchsgeist einbeschrieben ist im Sinne eines Geschichtsautomatismus. Und von ökonomischer Rationalisierung deshalb, weil mit dem Ende des Liberalismus, dem Ende der klassischen Zeit, der Ideologie, der utopisch gehaltvollen Ideologie einer Herrschaft der Vernunft, es nicht mehr um ökonomische Vernunft überhaupt gehen könnte, sondern nur noch um das Verhältnis von Irrationalität und Rationalität. Es gibt eine klassische Formulierung von Horkheimer 1941 in einem der letzten Hefte der Zeitschrift für Sozialforschung, wo er gesagt hat, treffend zusammengefasst die Entwicklung bis dahin, dass die autoritäre Gesellschaft ein System irrationaler Rationalität sei. Das ist erstmal die Erklärung des Titels. Ist ja auch wichtig. Dann ist das Zweite, was wichtig ist, wenn man den Titel erklärt und ich darüber reden will, gibt es ja eine Frage. Das einzige Zitat, glaube ich, was ich jetzt vorlese, während der nächsten 40, 50 Minuten, ist das folgende von Adorno, das ist relativ bekannt. Versucht das Endspiel zu verstehen und da findet sich folgende Bemerkung, die ich sehr, sehr treffend und aussagekräftig finde, für die kritische Theorie und ihr Verhältnis zur Kritik der politischen Ökonomie. Da hat Adorno die oft zitierten Sätze formuliert. Die Irrationalität der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer Spätphase ist widerspenstig dagegen, sich begreifen zu lassen. Das waren noch gute Zeiten, als eine Kritik der politischen Ökonomie dieser Gesellschaft geschrieben werden konnte, die sie bei ihrer eigenen Ratio nahm. Denn sie hat diese Ratio mittlerweile zum alten Eisen geworfen und virtuell durch unmittelbare Verfügung ersetzt. Es gibt da also ein Problem, auch aus der Sicht der kritischen Theorie überhaupt noch eine Kritik der politischen Ökonomie zu machen auf dem Boden einer kritischen Theorie. Das Problem ist, wenn man es erweitert über die Epoche, auf die sich die kritische Theorie bezieht. Und die gilt erstmal wirklich einzig und allein der Epoche der Barbarei. Und das ist der zentrale Punkt und kein anderer, dass man dann, wenn man darüber hinausgeht und sagt, nach der Barbarei haben wir in Westdeutschland politisch-ökonomisch die Ordnung des Ordoliberalismus. Und vorhin ist ja schon angesprochen worden, das haben wir für Krisen Mitte der 70er Jahre. Man hat sich ja lange mit dem merkwürdigen Begriff Post und Postpost beholfen. Also es gibt drei herausragende Krisen, das Ende von Bretton Woods, 73, 75 eine Krise der Weltwirtschaft mit einem Wachstum des Weltbruttoinlandsprodukts unter 3%, das heißt Krise, und 81 dasselbe auch nochmal. Und das ist die Geburtsstunde des Übergangs eines systemrationalen, gesteuerten Kapitalismus in den Neoliberalismus. Also von der Datierung her. und damit von vornherein auch irgendwie eine Idee davon da ist, was ich vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher machen kann, mit Blick auf die Uhr. Der Neoliberalismus ist Mitte der 70er Jahre eigentlich, platt gesagt, ein alter Hut. Und zwar ist er gebildet worden unmittelbar um 1938, 39, 40 und bezieht sich auf Theorietraditionen in der österreichischen Volkswirtschaftslehre, von Helmut Dahmer an Karl Menger erinnert, 1871, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Und Herr Karl Menger sagt, wo die eigentlichen Gründe sind dieser Theorietradition, nämlich die englisch-deutsche Gegenaufklärung, die englisch-deutsche Kritik der französischen Revolution durch Savigny, der muss ja in Berlin unmittelbar bekannt sein, der ist Rechtsprofessor hier an der Universität, und dann Edmund Burke in England, also 1790, 1815, der Antiliberalismus, die Gegenaufklärung, das ist so die Tradition. Und wenn es in dieser Tradition, wenn man von Neoliberalismus redet, ist eigentlich das Wort Neo und Liberal schon etwas schief, weil es nicht im Verhältnis zum Alten, man spricht dann immer vom Altliberalismus, um einen neuen geht, sondern um einen neuen Liberalismus, der schon immer gegen den Alten war, gegen die Aufklärung, gegen alles, was Rationalität ist. Und ökonomisch ist deshalb die Hauptinstitution der Wettbewerb, da sagt Herr Hayek, der Hauptvertreter gewesen ist in der Richtung bis zu seinem Tode 1992. Der Wettbewerb ist an Fußballspielen zu vergleichen, das ist sehr anschaulich. Das Fußballspiel läuft nach Regeln ab und jeder hat die Regeln zu beachten. Es gibt einen Schiedsrichter, der pfeift ab und zu, das ist der Staat. Und man muss sich an die Regeln halten und wer sich an die Regeln am besten hält, gewinnt. Es gibt also Sieger und Verlierer, also Ungleichheit. Jeder hat die Freiheit, sich seine eigenen Regeln zu machen, aber niemand weiß, wie das Spiel ausgeht. Das heißt, es gibt eine rationale Taktik, aber am Ende ist das Ganze irrational, weil ja niemand weiß, wie es ausgeht. So gesehen wird der Wettbewerb immer dargestellt als ein insgesamt irrationales System und unter der Voraussetzung handeln die Einzelnen technisch rational nach dem Modell Versuch und Irrtum und es geht dann aus mit dem Verhältnis Sieger und Verlierer, soziale Ungleichheit, Freiheit mit Ungleichheit zusammengedacht und die Irrationalität steht also gegen jede Art von Rationalität. Das ist lange Einleitung. Ein ganz anderer Liberalismus als der klassische, mit dem es Karl Marx zu tun hat. Mitte des 19. Jahrhunderts. Wenn man den Liberalismus von Karl Marx nimmt, dann, gestern ist ja auch die Frage gestellt worden, was ist eine Ideologie? Es gibt ja französische Urheber, es gibt Ludwig Strassi. Das ist die Lehre vom Logos der Ideen. Und seitdem spricht man von Ideologie immer in der Form, dass eine Ideologie nur dann Ideologie ist, wenn sie keine Lüge ist, sondern als falsches Bewusstsein kann man vielleicht als Formel nehmen, der richtige Ausdruck einer falschen Wirklichkeit, aber nicht einfach deren Widerspiegelung, sondern die Ideologie hat immer schon einen utopischen Gehalt. So dass der klassische Liberalismus die großen sozialen Utopien mit den größten Repressalien verbindet, also das Elend der Lage der arbeitenden Klasse in England von Engels beschrieben, der Terror der französischen Revolution, und man hat da den Kontrast geradezu, dass diese repressiven autoritären Regime ökonomisch, politisch gleichzeitig so großartige Utopien geboren haben, wie die vom ewigen Frieden oder vom Wohlstand der Nationen oder von der Freiheit aller Menschen. Hegel hat mal gesagt, die Alten wussten, dass einer frei ist, die Antike wusste, dass einige frei sind. Wir aber wissen, hat 1820 gesagt, das wird man ja heute gar nicht mehr sagen, dass der Mensch als Mensch, dass das alle Menschen frei sein. und deshalb die Freiheit mit Gleichheit verbunden ist. Deshalb ist das, was bei Marx an Kritik des Liberalismus vorhanden ist, so wie ich das eben bei Adorno zitiert habe, man konnte immanent noch ansetzen und Marx hat dann gesagt, ich kann in dem System der bürgerlichen Ökonomie immanent finden die vorangegangenen Verhältnisse, die Geschichte, die in der Gegenwart aufgehoben ist. Ich kann es aufklärend dialektisch erinnern. Ich finde darin aber auch, Zitat, die Aussicht auf eine zukünftige, vernünftige Gesellschaft. Das findet man mehrfach in den Manuskripten ums Kapital herum. Der Neoliberalismus hat das nicht. Wenn man ein irrationales System hat, wo die Irrationalität des Ganzen bedeutet, ich kann das Ganze nicht erkennen. Dogma 1, deshalb kann ich es auch nicht erinnern. Schreckgespenst hat Adorno mal gesagt, einer Gesellschaft ohne Erinnerung. Und deshalb gibt es auch drittens keine Zukunft. So ist da in diesem neoliberalen System unmittelbar ein Kritikmodell, wie wir es von Marx kennen, gar nicht möglich. Da ist kein transzendierendes Potenzial, sondern nur noch Zynismus. Also Herr Habermas, der ja oft gescholten wird und hier ja auch vom Podium aus, hat mal aber immerhin das ganze Tag gesagt, das bürgerliche Bewusstsein ist zynisch geworden. Und das trifft das ganz gut. Der Zynismus, das heißt, wenn man manche Schriften von Hayek anguckt oder fast alle, das nur im Kopf ist, dann ist das an Zynismus nicht mehr zu übertreffen. Also insbesondere zum Beispiel die Äußerung, die, oder man kann sich das vorstellen, außer dass der Ordoliberalismus zuerst nach Westdeutschland gekommen ist, ist der Neoliberalismus zuerst nach Chile und Pinochet gekommen und man hat dort die neue Freiheit des Massenumbringens erfunden. Also im Sinne eines ökonomischen Völkermordes. Da ist also in diesem Sinne keine Kritik möglich. Dann kann man gucken, wenn man eine Kritik formulieren kann, die irgendwie noch in der Tradition dessen steht, was man halt Kritik genannt hat, wo es also nicht ums Moralisieren oder um die Empörung geht, die am Anfang dieser Kritik dazu stehen hat. Und guckt dann in die herrschenden, das Wort mag ich nicht im Mund nehmen, Diskurse, weil das mit Diskurs gar nichts zu tun hat, dann ist das so, dass man in der Volkswirtschaftslehre eine ziemliche Hegemonie der Neoliberalen hat, vielleicht ein paar Versprengte, die noch an Keynes glauben, der aber mit Recht überwunden ist. Wenn man in der Soziologie guckt, dann sieht man, dass 1982 auf dem damaligen Deutschen Soziologentag die Soziologie, die es ohnehin mit der Gesellschaft nie so recht hatte, sie zurückgreifen, sich endgültig verabschiedet hat von der Idee einer Industriegesellschaft, einer Arbeitsgesellschaft und zur Kulturwissenschaft verkommen ist. Und die Soziologie hat auch eine Geschichtstheorie, die irgendwie an Geistlosigkeit kaum noch zu überbieten ist, also die Fahrtabhängigkeit, habe ich gelernt. Und die an der Bedienung von Schreibmaschinen erläutert wird, weil man da immer dasselbe macht, bis da das nicht geändert wird. In dem Sinne geht es also, findet man in diesen Wissenschaften keine Anknüpfung irgendwie an für eine Kritik der politischen Ökonomie. Und im Marxismus sieht es, ich nehme mal den Begriff, weil alle anderen sind auch nicht besser. Man könnte Materialismus sagen, aber da kann ich den Unterschied nicht richtig erkennen. Es ist halt ein Titel. So, dass man, das werde ich gleich nochmal erläutern, Sätze hat, und da passt der Vortrag von Helmut Dahmer sehr gut zu dem, was ich jetzt mache, dass mit der großen Depression von 1929-33 zusammenfassend Wilhelm Reich in seiner Massenpsychologie des Faschismus bemerkt hat, dass der Nationalsozialismus, die Barbarei, eine endgültige Niederlage des Marxismus gewesen sei. Und es gab solche Analysen einer Krise des Marxismus trotz der russischen Revolution in den 20er Jahren, Karl Korsch, Georg Lukács, und in dem Zusammenhang eben auch offenkundig eine Krise der Arbeiterbewegung, weil dies die erste Krise war, wie einen klassischen Zusammenbruch mit Kritik und Revolte verbunden hat und das hier eben nicht eingetreten ist. Das heißt, die Frage, an der ich jetzt die Möglichkeit einer Kritik der politischen Ökonomie des neoliberalen Kapitalismus festmachen möchte, ist immer dieses Verhältnis von Krise und Kritik. Wie ist da überhaupt noch eine Kritik möglich unter diesen Bedingungen? Die Seiten habe ich erledigt. Und jetzt werde ich dieses Verhältnis von Krise und Kritik in 4 Stufen versuchen darzustellen. Das macht, glaube ich, das Zuhören leichter. Es geht einmal um das Verhältnis von Krise und Kritik im Liberalismus. Zweitens um das Verhältnis von Krise und Kritik im Sinne der Tradition der marxischen Kritik in der Epoche des Imperialismus, Liberalismus, wenn man es datieren will, kann man ja nie genau 1765, sagen wir mal, Beginn der industriellen Revolution. Das Ende kann man gut datieren, 1873, die große Depression. Und dann beginnt Krise und Kritik unter dem Imperialismus, 1873 begonnen. Und dann kann man es enden lassen, vielleicht mit dem Ersten Weltkrieg 1918, auf alle Fälle mit ökonomisch, mit der großen Depression 1929-33, das wäre der zweite Punkt. Krise und Kritik in Bezug auf den Nationalsozialismus, die Barbarei, die Antwort, die kritische Antwort der kritischen Theorie darauf, und dann würde ich zum Schluss nochmal das zusammenfassen und etwas ausführend programmatisch als Fragestellung in Bezug auf das Verhältnis von Krise und Kritik des Neoliberalismus machen, also in diesen 4 Stufen, Krise und Kritik, Liberalismus, Imperialismus, Barbarei, Neoliberalismus. Der erste Punkt, Krise und Kritik in der Epoche des Liberalismus, den Marx als revolutionär gewürdigt hat, immer wieder diesen Liberalismus der klassischen Epoche, der Epoche der industriellen Revolution, der politischen Revolution, der gesellschaftlichen Revolution. Frau Kammer hat mal in einem Aufsatz über das Ende der Vernunft gesagt, das sei der Ehrentitel, das Wort machen wir gleich sagen, aber der Ehrentitel dieser Epoche, Vernunft. Die Herrschaft der Vernunft. Die Herrschaft der Aufklärung der bürgerlichen Revolution. Es wird deshalb in der kritischen Theorie und auch bei Marx gewürdigt, diese Epoche als die Epoche, in der sich die gesellschaftlichen Verhältnisse als Gesellschaft wie ein Subjekt gegen die sich verhaltenden Menschen verselbstständigt haben, so dass man die merkwürdige Formulierung hat, bei Marx wiederholt, von einer Herrschaft der Verhältnisse. Einer Herrschaft der gesellschaftlichen Verhältnisse, so dass die Gesellschaft überhaupt isoliert ist gegenüber, klassisch ausgedrückt, unter Matteo Savico, gegenüber der Welt der Natur. Das heißt, diese Epoche geht davon aus, und das macht ihren aufklärenden Anspruch deutlich, dass die Welteinheit nicht mehr liegt, wie Thales in der Antike gelehrt hat, um 600 vor Christus. Alles in der Welt ist von Göttern voll. Es gibt nichts, was nicht Subjekt, Objekt, lebendig, moralisch wäre. Die Einheit der Welt liegt auch nicht mehr nach der Auffassung, dem Fortschritt der Aufklärung, in der Metaphysik, das heißt in der Epoche, in der der Mensch seit der Renaissance, der bürgerliche Mensch seit der Renaissance, den Anspruch erhoben hat, zu Gottes Ebenbild aufgestiegen zu sein, Gottes Schöpfung erkannt zu haben und diese göttliche Schöpfung selber nachzuschöpfen und sogar noch zu übertreffen. Michelangelo soll das Genie gewesen sein, was sogar Gottes Schöpfung noch übertroffen hat, nach Giorgio Vasari. Also, diese Welteinheit ist zerbrochen. Die Welt ist jetzt, wenn man Thales umkehren will, von Göttern leer und es herrscht nichts als die Vernunft. Und zwar herrscht sie, was irgendwie eine merkwürdige Vorstellung ist. Und sie ist der Welt der Natur entgegengesetzt, sodass man mit Hegel sagen kann, dies ist die Epoche der Entzweiung und Entfremdung als Epoche der Aufklärung. Die Aufklärung besteht genau darin, diese Welteinheit zu zerstören, die vorherige, und die Welt gewissermaßen in ihre Teile auseinanderzunehmen, sodass natürlich die Frage dann gestellt ist, was hält die Welt noch? Kennen wir alle im Innersten zusammen. Worin besteht das? Das ist aber nicht die Frage der Aufklärung. Die Frage der Aufklärung ist erstmal die Entzauberung der Welt, dass sie von Göttern leer ist. Und diese Verselbstständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse macht deutlich, warum man in der Zeit eine Reihe höchst paradoxer Formulierungen hat. Also wenn man die Verhältnisse verselbstständigt hat als Vernunft gegen die sinnliche Welt und deshalb auch gegen die sinnlichen, kann ich sagen, empirischen Subjekte, dann ist diese Vernunft den Menschen selber etwas Vorgängiges und Entfremdetes und ihnen nicht zugänglich ist. Deshalb diese Vernunft als Vernunft eine für die Menschen, die darunter leben, bewusstlose Vernunft ist. Und die Metaphern kennen wir, glaube ich, alle, jedenfalls einige davon. Also die Adam Smith'sche Invisible Hand, die in der Politikökonomie herrscht und in mir auch. Das eine ist der Wohlstand der Nation und das andere ist seine Theorie der ethischen Gefühle. Da ist die Invisible Hand in mir. Kant sagt auch dasselbe. In der Geschichte bewusstlos herrschende Vernunft, in mir auch. Das, was ich besonders bewundere, ist der Sternenhimmel und das moralische Gesetz in mir. Es ist dasselbe. Das ist Smith wie Kant. Es gibt bei Kant dann die schöne Formulierung für diese unbewusst herrschende Vernunft, die sich deshalb, weil sie unbewusst ist, auch erscheint in der Daseinenden Welt, dass sie im Unterschied zur Objektivität der Natur, der Kausalität der Natur, die Kausalität einer unbewussten zweiten Natur ist. Und es gibt dafür noch eine andere Metapher, die schwer verständlich ist. Es ist eine, im Unterschied zur sinnlichen, eine übersinnliche Natur. Dass eine übersinnliche Natur ist, da muss man lange drüber nachdenken, also vorstellen darf man sich es nicht. Mir fällt gerade der Satz ein, den Hegel wahrscheinlich hier mal irgendwie formuliert hat. Es muss ein beim Studieren hören und sehen vergehen. Und das ist bei der übersinnlichen Natur natürlich ganz eindeutig. Das kann man sich nicht vorstellen. Ist auch nicht anschaulich. In diesem Sinne geht es hier um eine Herrschaft der Vernunft, die Verselbstständigung der Verhältnisse. Und dann geht es, wenn man es, ich rede ja über Kritik der politischen Ökonomie, in die damalige Politikökonomie übersetzt, um diese Entzweiung zwischen der Gesellschaft, der Welt, der gesellschaftlichen Welt und der Welt der Natur. In die damalige liberale Politikökonomie übersetzt, François Quesnel war der Erste, der unterschieden hat, den Tauschwert der Waren von ihrem Gebrauchswert. Das eine, hat Adam Smith gesagt, sind die Regeln, die wir beim Tausch von Ware gegen Ware oder Ware gegen Geld beachten, der Tauschwert. Und der Gebrauchswert wird angeeignet als Natureigenschaft zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Und wenn man dies in der Form als Gegensatz formuliert, dann weiß jeder, der Hegel mal gelesen hat, man muss nicht hier gelesen haben, und das kriegt man ganz schnell mit, dass in einem Gegensatz immer die Voraussetzung beider Seiten besteht. Dass wenn ich die Gesellschaft als gesellschaftliche Welt, der Welt der Natur entgegensetze, setze ich sie voraus. Und wenn ich sie in dieser Weise voraussetze, steckt in dieser Voraussetzung beides, nämlich der Anspruch auf Vernunft und dass sie bewusstlos ist, als List der Vernunft sich durchsetzt, ohne Willen und Bewusstsein der Menschen, aber als Vernunft. Die Übersetzung hier in die politische Ökonomie ist die, dass hier zunächst mal auseinandergehalten wird, Gebrauchswert, Welt der Natur, ich verkürze das jetzt mal, und Tauschwert gesellschaftliche Welt, die gesellschaftlichen Regeln. Und dass, wenn man sie als Gegensatz formuliert, dieser Tauschwert immer schon vorausgesetzt wird. Das heißt, dass weder Adam Smith noch Ricardo wirklich fragen, was ist der Tauschwert, sondern dass sie nur danach fragen, wie kann ich ihn messen. Sie fragen immer nach einem Maßstab. Und da kann man sich ganz leicht vorstellen, wo das endet, nirgendwo. Weil wenn ich einen Maßstab für einen Tauschwert habe und mich frage, was ist ein Maßstab, dann muss er im Wert invariant sein und die kleinste Einheit sein. Wie weiß ich das von einem nächsten Maßstab her? Von dem weiß ich das, warum, von einem nächsten. Und es geht in Infinitum. Man bewegt sich im Kreis und damit in einem unendlichen Regress, weil man beide Seiten einander entgegengesetzt hat und nach einem Maßstab sucht, der sowohl Gebrauchswert als Tauschwert ist. Also um das auf den Punkt zu bringen, der Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert schlägt um in die Identifikation eines Wertmaßes. Und dies ist die Arbeit. Und das Einzige, hat Marx mehrfach gesagt, was seine Kritik im Kern über diese liberale Konstruktion hinausführt, ist die Einsicht, dass die Arbeit als Maßstab des Wertes Gebrauchswert und Tauschwert bewusstlos identifiziert. Und seine Antwort war, und weiter ist der Kernsatz der Kritik der politischen Ökonomie kein anderer als die Unterscheidung des Doppelcharakters der Arbeit, nämlich der abstrakten und konkreten Arbeit. Das heißt, dass das, was der Liberalismus getrennt hat, Gebrauchswert, Tauschwert, gesellschaftliche Welt, Welt der Natur, im Bereich der Arbeit noch auseinandergehalten wird, sodass man zwei Dinge hat als das, was die Leistung der Kritik im Kern ausmacht. Nämlich einmal, dass man den Tauschwert nicht mehr blind voraus und der Welt der Natur abstrakt entgegensetzt, sondern dass man diesen Tauschwert nach seiner Genese untersucht. Und deshalb sagt Marx, das ist im Unterschied zu Ricardo keine formale, sondern eine historische Abstraktion. Das heißt, ich gucke nach der Genesis der Abstraktion auf den Tauschwert als übersinnlicher Natur. Und wenn ich die Genesis verstanden habe, dann kann ich umgekehrt auch die Genesis gewissermaßen der Verdinglichung, der Fetischisierung der Verhältnisse, also psychoanalytisch ausgedrückt, der Projektion der unbewussten Verhältnisse auf die Welt der Natur erkennen. Das heißt, gewissermaßen den Akt der Abstraktion und den Akt, Marx nennt das auch, der Identifikation der Welt, dann Identifikation, dass die Welt, die Gebrauchswertwelt als Gebrauchswertwertwelt erscheint, das heißt, dass man den Fetischismus aufklären kann. Und so gesehen ist es nicht weiter erstaunlich, dass wenn jemand anfängt, sich mit Kritik der politischen Ökonomie zu beschäftigen und Adam Smith aufsteckt die ersten 50 Seiten oder David Ricardo das einleitende Kapitel über den Wert und vielleicht das Kapitel über die Ware bei Karl Marx, dass wenn man das zum ersten Mal aufschlägt, man sich fragt, was ist bei dem Marx eigentlich Kritik? Worin unterscheidet sich das? Die Grundkategorien findet man allesamt. Die Argumentation ist in beiden Fällen nicht historisch, sondern eher logisch. Und der Unterschied ist ein ganz kleiner, aber zentraler, nämlich dieser Doppelcharakter der Arbeit. Da steckt etwas drin im Liberalismus, was darüber hinausführt. Und dann die Verhältnisse als Fetischisierte deutlich macht, das heißt, die liberale Gesellschaftsmythologie kritisierbar macht. Das ist die Antwort, die dominierende Antwort im Kapital. Es gibt aber noch von Marx und Engels eine zweite Antwort auf die Krisen des Liberalismus. Und das setzt sich eher durch nach dem Ende des Liberalismus. Wer die Frühschriften von Marx gelesen hat, lernt dort in der deutschen Ideologie oder sehr schön zu lesen ist in Band 27 der Werke der Brief von Marx an Annenkov 1846. Da wird das Theorem erklärt. Und wer es noch kürzer haben will, Emily Bratzen, sagt er, ach Freunde, müsste man singen. Da hat man, da sagt Marx selber, ich fasse mal zusammen, woran die Mäuse in meinem Haus Kritik geübt haben, praktische Art. Wenn ich hier ein Manuskript zerfressen und da steht folgende Theorie drin, die frühsozialistisch ist, weil Robert Owen das als erster ansatzweise entwickelt hat. Und da geht es um darum, dass bis 1848 dieser Liberalismus seinen Schwerpunkt hatte im Bereich, heute würde man sagen, der Konsumgüterindustrie und nachher erst nach 1848 die industrielle Revolution sich auf die Schwerindustrie verlagert hat, trotz der Eisenbahn 1821. Aber und vorher schien der ganze Kernpunkt die Herstellung von Seide, Leinen, Wolle, Baumwolle zu sein und die Konsumgüterindustrie. Und deshalb ist Robert Owen und dann nachher Marx und Engels haben das nochmal zusammengefasst und gesagt, der Widerspruch besteht darin, dass diese Gesellschaft ungeheure Reichtümer produziert, weil sie Produktivkräfte entwickelt, die es möglich machen, einen ungeheuren Reichtum zu schaffen. Und der Wohlstand der Nation scheint greifbar. Aber dann gibt es die Produktionsverhältnisse, die ersten Produktivkräfte entwickeln und im Laufe der Geschichte zu Fesseln werden. Und dann werden die Fesseln durch die weitere Entwicklung der Produktivkräfte zersprengt. Und dann gibt es neue Produktionsverhältnisse und dann gibt es wieder Produktivkräfte, die sich entwickeln und. Und am Ende steht der Verein freier Menschen. Und der ist nach dieser Geschichtskonstruktion vorgestellt als ein Verein nicht aufgeklärter Menschen, also im Sinne von, dass sie die zweite Natur aufgeklärt haben, sondern als ein Verein von Menschen, die die erste Natur technisch, rational, maximal ausbeuten. Etwas modern ausgedrückt. Aber das ist der Kern. Dieser Liberalismus hat zum ersten Mal die Fantasie entwickelt, dass das System die liberale Politikökonomie durch die Integration der gesellschaftlichen Arbeit in dieses System ist kein Handelskapitalismus mehr, sondern Arbeit, Industrie, Reichtum aus sich hervorbringen kann und in dem Sinne selbst reproduktiv werden kann. Am Ende des Liberalismus um 1870 ist die Selbstreproduktion real. Und in dem Moment, wo dieses System in sich kreist, verliert es seinen kritisch-aufklärerischen Gehalt, weil vorbürgerliche Verhältnisse nicht mehr vorhanden sind, im Wesentlichen, sondern nur noch in der Gegenwart aufgehoben scheinen. Und dieses System konstituiert sich jetzt als ein völlig in sich geschlossenes. Und ich finde die Metapher ganz gut, wenn man sie nochmal umdreht, dass es jetzt mit Hegel gesprochen nicht mehr ein System der List der Vernunft ist, sondern ein System der List ohne jede Vernunft. Die Zeitgenossen nach 1873, zum Beispiel der vorhin angesprochene Karl Menger aus Wien, schreibt in der Einleitung seines Buches über die Volkswirtschaftslehre, dass die gesamte Welt, der gesamte Kosmos unter dem Diktat steht von Ursache und Wirkung, Kausalität, und es gäbe nichts, was sich dem entziehen könnte. Es gibt hier die Vorstellung, dass die gesamte gesellschaftliche Welt der Logik des naturwissenschaftlichen Positivismus folgt, dass man nicht mehr aufklärt, sondern erklärt. Dass man Prognosen hat und keine Utopien mehr hat. Und dass man nicht mehr Praxis hat, sondern Technik. Praxis im Sinne von weltverändernder Praxis. Also es geht hier nur noch um technische Rationalität und um nichts anderes. Und dieses System ist unüberschreitbar und deshalb entwickeln sich nach 1873 auch die großen Fachwissenschaften, die nicht mehr einen Blick haben auf das Ganze der Gesellschaft, sondern unter der irrationalen Voraussetzung dieses gesellschaftlichen Ganzen die Teilsysteme möglichst das Handeln des Einzelnen technisch rationalisieren. Und da gibt es in Kontinuität zum einen Liberalismus keine Utopien mehr. Sehr empfehlen kann ich Ihnen, damit Sie das mal aus zeitgenössischer Sicht sehen, das Buch von Rudolf Hilferding über den Imperialismus mit dem schönen Titel Das Finanzkapital. In der EVA-Ausgabe müssen wir ziemlich hingucken. Also ich weiß zufällig die Seitenzahl. Das ist ungefähr Seite 454 bis 58. Und da finden Sie, dass Hilferding sagt, das bürgerliche Bewusstsein und nicht nur das Bewusstsein hat sich vollkommen verändert. An die Stelle der Idee der Freiheit sei die Idee der Notwendigkeit getreten. An die Stelle der Gleichheit, alles dessen, was Menschenantritt trägt, sei die Apologie von Ungleichheit im Sinne von Rassismus getreten. An die Stelle der emanzipatorischen Idee der Französischen Revolution, nämlich der Nation, sei der Nationalismus getreten. An die Stelle der Idee vom ewigen Frieden sei die Apologie des Krieges getreten und so weiter. Und unter den Bedingungen war es für Marxisten in der Epoche, die sich zunehmend mit dem Imperialismus beschäftigt haben. Das erste große Buch ist das von Hobson, 1902, Imperialism. Das ist ein eher linksliberaler Journalist gewesen. Aber von dem ihn nachher, martialisch gesagt, weitlich ausgeschlachtet. In seinem Imperialismus, in seiner Imperialismus-Schrift, der hat alles zusammengeklaut, was es gab. Und aber die seriöseren Analysen von Rosa Luxemburg und Rudolf Hilferding, die versuchen, also wie kann man das überhaupt noch kritisieren? Also ich habe da keine großartigen Utopien mehr, was ich vorhin vorgelesen habe von Adorno, trifft schon von Imperialismus zu. Also da kann ich die gesellschaftliche Welt nicht mehr bei ihrer eigenen Ratio nehmen, bei ihren utopischen Ansprüchen, die über sie hinaustreiben. Da ist keine Aussicht auf eine neue Welt mehr. Da ist nur noch die Aussicht auf das Gehäuse der Wirklichkeit, der Zukunft, von Max Weber so benannt, nachher in der kritischen Theorie übersetzt als Theorie des autoritären Staats. Und da ist nur noch, und das ist jetzt neu, die Idee eigentlich, dass es einen Fortschritt nur gibt in irgendeiner Form von Selbstdestruktivität. Kein Fortschritt zum Reich der Freiheit, sondern ein Fortschritt zum Krieg, zur Zerstörung, Anwendung von Wissenschaft, nicht zur Emanzipation, sondern um Waffen zu produzieren und ähnliches. Und da schien also die Möglichkeit von Kritik nicht mehr gegeben. Und da haben dann viele Theoretiker der Zeit sich an den Frühsozialismus erinnert. Und man kann nehmen, wen man will, also ob man den Sozialdemokraten Hilferding nimmt oder die Kommunistin Rosa Luxemburg oder man nimmt den anderen Kommunisten Lenin, oder man nimmt Otto Bauer, auch eher sozialdemokratisch, die versuchen alle es mit demselben Thema, nämlich doch wieder anzuknüpfen an die Idee der befreienden Kraft der Entwicklung der Produktivkräfte gegen diese fesselnden Produktionsbehältnisse. Was dann in der Konsequenz zunehmend deutlich wird, dass der Verein freier Menschen als Telos der geschichtlichen Entwicklung zunehmend vorgestellt wird, als ein Reich nicht der Freiheit, sondern der Bürokratisierung. Nachher sagt Frau Kammer, das führt in die verwaltete Welt. Also der technischen Beherrschung von Menschen und dann von Natur. Und da hatte man nach 1873 reichliche Anknüpfungspunkte. Zweite industrielle Revolution, sage ich nur. Und Bürokratie in Wirtschaft und Staat kann man bei Max Weber nachlesen. Und bei Hilferding klingt das aber nicht so, als sei das das Gehäuse der Wirklichkeit, sondern bei Hilferding, der hat das am deutlichsten formuliert, entwickelt er die Fantasie, dass es auf allen Ebenen der Gesellschaft Kommissäre gibt, die Bedürfnisse errechnen und die Produktion errechnen und wie man das technisch beherrschen kann. Und Rosa Luxemburg zitiert immer Marx aus dem zweiten Band des Kapitals, also die Reproduktionsschema, die man vielleicht doch genauer berechnen kann, deshalb, wenn man sie rechtlich berechnen würde, und sie technisch beherrschen könnte, gewissermaßen das Wertgesetz beherrschen kann. Und dann kann man die ganze Welt eigentlich technisch beherrschen, die Natur ebenso wie die Menschen. Und man hat relativ spät gemerkt, im Bereich des Marxismus, Lukács, Korsch, kritische Theorie, dass dies nicht das Reich der Freiheit, sondern das Reich der Barbarei ist, was sich da erträumt wurde. Sodass dieses Reich der Barbarei am Ende des Imperialismus erscheinen musste, In dem Moment, wo eine Krise ausbrach, 1929/33, musste das erscheinen, was im Imperialismus längst zerstört war, die Aussicht auf eine vernünftige Gesellschaft, und der Zusammenhang von Krise und Kritik konnte nur noch der sein, nach dem Imperialismus von Krise und konformistischer Revolte und überhaupt nichts anderes mehr. Dritter Punkt. Das habe ich auch. Ich habe vorhin schon erwähnt und empfehle es auch nochmal zu lesen, obwohl das Buch problematisch ist, aber ein richtiges Buch im Falschen gibt es natürlich auch nicht. Das Buch von Wilhelm Reich über Massenpsychologie des Faschismus. Das erklärt, warum 1933 es mit der Kritik der politischen Ökonomie eigentlich aus ist und warum sich die Marxisten anfangen, in einer bestimmten Richtung die Psychoanalytiker anfangen, Herr Dahmer hat es ja vorhin vorzüglich erklärt, in einer bestimmten Richtung anfangen, sich der Psychoanalyse zuzuwenden, um diesen Konformismus, diese konformistische Antwort auf die Krise zu erklären. Und zwar hat der Reich gesagt, also mit dem bisherigen Marxismus, der Geschichtstheorie von der widersprüchlichen Entwicklung der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse geht es nicht, weil diese Theorie bedeutet, dass eine Krise immer in irgendeiner Form die Produktionsverhältnisse geradezu naturwüchsig zerstört und die Revolution sich praktisch selber macht und es einen naturnotwendigen Fortschritt zum Reich der Freiheit gibt. Und das konnte man nun 1933 nicht mehr behaupten. Der Wilhelm Reich ist immerhin noch so weit orthodoxer Marxist, orthodox im Sinne von dem kritischen Charakter der Ware erlegen, so hat Korsch das übersetzt oder Lukas auch, dass er sagt, also wir haben wohl die Lehre von Marx mit den Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Die kann uns vielleicht auch die Krise erklären, die große Depression, aber die kann uns nicht mehr erklären, warum die Revolution ausbleibt. Weil nach der Theorie muss es die Revolution geben und es kann nicht den Nationalsozialismus geben. Und die Frage, und dann hat er gesagt, also differenziere ich mal. Der alte Marxismus, der Orthodoxe, hat immer schön unterschieden, Theorie und Praxis, Sein und Bewusstsein und so weiter, in diesen Gegensätze. Und dann war die Überlegung die, also das Sein, das Marx untersucht, vorgeblich, drängt, sagt Wilhelm Reich, nach links. Das hat nicht nur Reich gesagt, sondern Horkheimer unterschreibt 1936 Studien über Autorität und Familie. Unsere Gesellschaft befindet sich in heller Krise. Aber die Kritik ist nicht da. Und Reich sagt dann, weil diese Verhältnisse in der Krise sind, aber doch eine Kritik nicht da ist, wo kann ich das erklären? Dass es zum Umschlag der Krise in eine emanzipierende Revolte nicht kommt, sondern in eine konformistische. Reich ist Psychoanalytiker und versucht zu erklären, warum zur Marxischen Sozialökonomie, sagt er, eine Sexualökonomie hinzukommen muss. Weil nämlich die Individuen die Verhältnisse so internalisiert haben, dass sie gewissermaßen den Autoritarismus in sich aufgenommen haben und gar nicht mehr revoltieren können. Das konnte man mit Freud erklären. Weshalb Reich gesagt hat, also wenn ich das mit Freud erklären kann, dass die Individuen keine mehr sind, weil sie sich unter den bestehenden Verhältnissen, die so verhärtet sind, nicht mehr zu Individuen bilden können, in ihre Individualität verloren haben und zu einer Masse geworden sind, entindividualisiert, und das aber nicht wissen, weil sie kein Bewusstsein haben der Verhältnisse. Und deshalb das Paradoxe entsteht, dass die in der Masse aufgehenden Subjekte nicht nur Masse, sondern atomisiert sind. Das gibt nachher bei Adorno in Minima Moralia einen Aphorismus, wo er sagt, die Situation, in der das Individuum zerstört ist, ist die fessellos individualistische. Also diese Paradoxie muss man begreifen, dass also die Zerstörung des Individuums eigentlich einen Individualismus erst produziert. Und wenn dies so ist, dann sind die Individuen mit Haut und Haar, mit Bedürfnissen und Bewusstsein an die Verhältnisse gekettet, und dann kann man auch im Individuum selber, und das macht die Psychoanalyse und das macht ja auch Adorno und Minima Moral ja nicht anders, in der Innenwelt des Individuums die gesellschaftlichen Verhältnisse analysieren, aber psychoanalytisch und eben nicht mehr mit der Kritik der politischen Ökonomie. Diese Überlegung ist dann aufgenommen worden von Horkheimer und Mitarbeitern in der klassischen Studie über Autorität und Familie 1936. Und die enthält überhaupt keinen Beitrag zur politischen Ökonomie und deren Kritik mehr. Es gibt dann drei leitende Beiträge. Horkheimer, allgemeiner Teil, von der Psychoanalytiker des Instituts, den sozialpsychologischen Teil, und Marcuse, würde ich sagen, kann man unter Kulturkritik sozusagen. Und Horkheimer im allgemeinen Teil handelt A über Autorität und B über Familie und C, und jetzt wüsste ich es gern, ich rede es bald, das habe ich eben vergessen. Das passiert, jetzt muss ich mal nachgucken, ob ich das so schnell hinkriege. Worüber wir noch so oft gewesen. Also ich finde es jetzt nicht. Kultur, ja. Jetzt kann man lange darüber nachdenken, warum ich gerade das verdrängt habe. Gut, also über Kultur und Autorität und Familie, und da kommt die politische Ökonomie nicht mehr vor. Da wird die Frage beantwortet, warum die in heller Krise befindliche Gesellschaft nicht zur Revolte trat. Wird gesagt, die Metapher von dem Kitt, das alles zusammenhält, und die Psychoanalyse ist es, die da eine Rolle spielt. Und das ist, kann man nicht mehr mit Marx erklären, offensichtlich, zu der Zeit. Und das Zweite ist, was dann zunehmend eine Rolle spielt nach 1936, ist Herr Max Weber, der also Dialektik der Aufklärung aufschlägt. Der Begriff der Aufklärung steht gleich da, worum es geht, die Entzauberung der Welt. Das ist keine Formulierung, die Horkheimer Adorno eingefallen ist, sondern Max Weber bekanntlich. Und die Rationalisierung eben auch, ist Max Weber. Und nicht, das geht nicht mehr um eine um einen historischen Materialismus à la Lenin oder Kautsky oder so, die nur das Reich der Freiheit naturnotwendig erwarten können, sondern es geht um den destruktiven Fortschritt, den Umschlag des Liberalismus ins Gehäuse der Hörigkeit. Und da kann man mit dem Marxismus nicht mehr weiter, und der hat auch keine Rolle mehr gespielt. Also eine höchst untergeordnete. Sodass in dieser Rezeption der kritischen Theorie dann man zwei Epochen, finde ich, gut unterscheiden kann. Also ich habe eben zitiert, 1936, sagt Horkheimer noch, mit der Kritik der politischen Ökonomie kann ich erklären, die Gesellschaft ist in einer Krise, mit der Psychoanalyse erkläre ich mir den Krieg. Also dass die Revolte ausbleibt. Marcuse hat nachher das mal irgendwann in einem Gespräch mit Habermas und hat gesagt, dass die Revolution von 1918 die Formulierung auch versaut worden ist. Deshalb hat er sich der Psychoanalyse zugewandt, also wegen dieses Kompromissmus. Und da hat man noch relativ lange in der kritischen Theorie gewissermaßen auf der Ebene der Kritik der politischen Ökonomie eher rhetorisch daran erinnert, dass die Kritik der politischen Ökonomie die Krise wohl erklärt, aber nicht die Kritik. Was ja irgendwie merkwürdig ist, wenn man es mit der Kritik der politischen Ökonomie erklärt und dann sagt, also damit kann ich aber die Kritik nicht mehr, die Ausnahmen dann nicht mehr erklären. Und dann ist ungefähr bis 1939, 40 es so in der kritischen Theorie, dass dieses Verhältnis von Psychoanalyse und Max Weber, ich mache das mal etwas gegensätzlich, das ganz undialektisch ist, wie ich vorhin erklärt habe, auf der einen und der Kritik der politischen Ökonomie auf der anderen Seite so ist, dass wir Äußerungen haben von Horkheimer, in denen er festhält, ausdrücklich an der Geschichtstheorie mit den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen. Es gibt eine schöne Formulierung, die das am besten zusammenfasst. Das ist ein kleiner Essay über das Problem der Voraussage in den Sozialwissenschaften. Und da findet sich folgender bemerkenswerter Satz, den hätte er, der ist von 1933, 10 Jahre später nie mehr geschrieben, weil er da das genaue Gegenteil geschrieben hat. Und zwar heißt der Satz ungefähr so, also ziemlich genau so, denn die wahre menschliche Freiheit besteht in der Herrschaft über die Natur in uns und außer uns durch vernünftigen Entschluss. Ich glaube, das war wörtlich. Und später hat er gesagt, die Herrschaft in uns, über die Natur in uns, das ist doch purer Masochismus und hat mit Freiheit so gar nichts zu tun. Aber zu der Zeit wurde es vor der Folie dieses positivistischen Marxismus der Zweiten Internationale so verstanden. Und damit konnte man die ausbleibende Krise nicht erklären. Und dann hat man eine zweite Phase, wo, wie ich eben angedeutet habe oder schon gesagt habe, die kritische Theorie der Dialektik der Aufklärung diese Einsicht völlig umkehrt. Im Kapitel über die Kulturindustrie in der Dialektik der Aufklärung steht irgendwie, ich glaube, nach 2 Seiten der schöne Satz, dass die technische Rationalität die Rationalität der Herrschaft selbst ist. Marcuse hat das später im Eindimensionalen Menschen nochmal etwas schöner formuliert und gesagt, die Rationalität der Produktivkraftentwicklung ist keine Rationalität der Befreiung, sondern die Fessel selbst. Und wenn man es so hat, dann ist dieser Marxismus, der sich auf die Entwicklung der Produktivkräfte stellt, ein Marxismus, der auf dem Boden des autoritären Staates liegt. Aber wenn man es so umkehrt und nicht danach fragt, wie kommt es dazu? Also wenn man sagt jetzt, die Entwicklung der Aufklärung ist vom Mythos zur Aufklärung und die Aufklärung schlägt in Gesellschaftsmythologie zurück. Und zwar nicht in die alte, sondern in eine neue. In eine, die durch die Vernunft gegangen ist. Dann findet man in der Aufklärung, die endet in einer Rationalität, die Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse umfasst und kein emanzipatorisches Potenzial hat, da findet man nichts. Und da gibt es viele dunkle Stellen in der Dialektik der Aufklärung, wo man wirklich tagelang drüber sitzen muss, sonst ist das mit der Aneignung schwierig, wo zusammengefasst gesagt wird, wo finden wir noch angesichts dieser Situation dieses Gehäuses der Hörigkeit, ich nehme mal das Bild von Max Weber, wo finden wir noch emanzipatorische Potenziale? Und jetzt ist es die Psychoanalyse nochmal, die nicht nur erklärt, wieso es zum Konformismus und zum Kick kommt, sondern die auch emanzipatorische Gehalte hat. Die schöne Formulierung, die hier zur Dialektik der Aufklärung passt, aber da nicht zitiert worden ist, ist, dass Freud seine Triebtheorie nennt unsere mythologische Triebtheorie. Das macht er deshalb, weil der Unterschied von Eros und Todestrieb von Empedokles kommt, 425 vor Christus. Also aus der Mythologie entnommen. Und in der Triebtheorie selber, in den Trieben selber, wird dann auch das Potenzial einer möglichen Befreiung entdeckt. Marcuse nachher. Es gibt einen zweiten Hinweis, dass im Bereich der Aufklärung, im Prozess der Aufklärung, das Zeichen und Bild auseinandertreten, das heißt Kunst und Rationalität, sodass in der Kunst selber ein emanzipatorisches Potenzial liegt, Adorno-ästhetische Theorie. Und es gibt dann noch den Hinweis auf das Verbot, den Gottesnamen auszusprechen, Judentum, die dritte Möglichkeit. Einen Hebel zu bekommen, um überhaupt das Ganze noch zu begreifen. Die Kritik der politischen Ökonomie ist es nicht mehr. Und sie ist es deshalb nicht zusammengefasst, weil hier die kritische Theorie sehr realitätsgerecht, aber den Verhältnissen doch irgendwie behaftet, die Rationalität der Produktivkraftentwicklung mit der der Produktionsverhältnisse identifiziert und um die unterschiedliche Logik deutlich zu machen, die Rationalität der Beherrschung der äußeren ersten Natur mit der vernünftigen Aufklärung einer bewusstlosen zweiten Natur identifiziert. Und nur deshalb und aus gar keinem anderen Grund spielt hier die Psychoanalyse die Rolle, die vielleicht die Kritik der politischen Ökonomie hätte spielen können, aber zu der Zeit gar nicht hätte spielen können, genau genommen. Also, was die kritische Theorie geleistet hat gegenüber dem orthodoxen Marxismus, ist, dass sie die Unbewusstheit der Verhältnisse auf der Ebene der Psychoanalyse entdeckt hat, gewissermaßen den wahren Fetischismus psychoanalytisch untersucht und aufgeklärt hat, aber nicht mehr ökonomiekritisch, obwohl Adorno sich immer auf das ökonomiekritische Kapitel des wahren Fetisch beruft und deshalb von der Kritik der politischen Ökonomie Abschied nimmt. Der letzte Punkt, ich glaube, ich halte mich im Rahmen der üblichen Übertretung der Zeit, ist der, dass dies, was ich angedeutet habe, eben bedeutet, dass man eine kritische Theorie als kritische Theorie nur gerecht wird, wenn man sie kritisiert. Das heißt, die Kritik, die sie gegen das Bestehende gerichtet hat, gegen sie selber wendet und aufklärt, sodass sie als, gestern hat es ja Wilhelm Clausen auch nochmal zitiert, also als Bewusstsein, als Geist ihrer Zeit identifiziert. Und etwas anderes kann gar nicht sein. Man kann nicht eine Theorie nehmen und aus ihr etwas entnehmen, das auf heute passt. Völlig unhistorisch gedacht. Also wer so etwas macht, kann sich von Kritik verabschieden oder von der Idee, die Verhältnisse zu revolutionieren. Also man muss diese Kritik auch kritisieren, um ihr gerecht zu werden. Und in diesem Sinne wäre es angemessen, die Kritik der kritischen Theorie an den Verhältnissen auf dieser Ebene zu kritisieren, was sich anbietet. Weil wenn es zum Beispiel in den Studien über Autorität und Familie heißt, dass der autoritäre Charakter deshalb autoritär ist, weil er die Verhältnisse völlig verinnerlicht hat, sodass er die gesellschaftlichen Ursachen auf individuelle Defizite zurückführt. Das ist fast eine Definition des neoliberalen Charakters. Wenn das so ist, dann kann ich in diesem neoliberalen Charakter oder in diesen Verhältnissen nichts mehr so unmittelbar finden. Und dann ist aber doch die Idee die, dass dieses Individuum Verhältnisse introjiziert hat. Und dass die Basis dieser Aussage eigentlich darin liegt, dass man das, was dort an Autoritarismus im Inneren aufgebaut wird und das Individuum als autoritäres konstituiert, autoritäre Verhältnisse sein müssen. Es gibt bei Horkheimer sogar die Formulierung, die Verhältnisse wurden autoritativ. Aber das ist nicht im Sinne einer Kritik der politischen Ökonomie, also das Unbewusste nicht als Kritik der politischen Ökonomie, sondern psychoanalytisch untersucht. Denn also man in dieser Weise in dem Individuum und seinem Unbewussten, die unbewussten Verhältnisse, die ökonomisch-politischen entdeckt, dann hätte man, und das ist die Aufgabe, vor der man steht, wenn man den Neoliberalismus hat, die Verhältnisse nochmal als verinnerlichte, irrationale, verdinglichte, aber atomistisch-rationale expliziert. Und dies ist deshalb wichtig, insbesondere in Deutschland, wo immer die Nähe der Stunde Null erzählt wird, die es historisch gar nicht geben kann, weil das, was mit dem Nationalsozialismus kommt, nach Auschwitz kommt, von Auschwitz selber produziert werden muss. Das heißt, wenn man Subjekte vorher hat, wie die den autoritären Charakter, dann kann sich dieser logischerweise seiner Taten, seiner Verbrechen gesellschaftlich nicht erinnern. Sodass der Neoliberalismus auftritt, ich versuche das jetzt in 5 Minuten zu machen, interessanterweise zu einer Zeit mit großen Schriften. Dieselbe Zeit, dasselbe Jahr, 1944, Dialektik der Aufklärung. 1944, Friedrich August von Hayek, der Weg zur Knechtschaft. Um dieselbe Zeit die großen Schriften von Röpke und Rousseau über den Ordoliberalismus 42, 44, 46. Dieselbe Zeit, dasselbe Thema. Wenn man es aufschlägt, sieht man den Unterschied kaum. Es werden auch dieselben Sachen kritisiert. Hayek kritisiert den naturwissenschaftlichen Positivismus, Paul Saint-Simon, Horkheim und Adorno machen dasselbe. Der Mythos dessen, was der Fall ist. So. Das ist gewissermaßen die Produktion. Und dieser Neoliberalismus setzt sich gegen dieses Autoritäre, den autoritären Staat, dem entgegen. Und wie ich vorhin gesagt habe, bei Platon kann man schon lernen, Politär, das Entgegengesetzte ist deshalb, weil das Entgegengesetzte ist bewusstlos vorausgesetzt und gehört aufgeklärt. Das heißt, das, was nur entgegengesetzt wird, ist immer eine Gestalt der Wiederkehr des Verdrängten und mit klarer Verwandtschaft gegenüber dem, dem es sich gegenübergesetzt ist, geschlagen. Zusammengefasst, wenn man es in Thesen bringen will, der Neoliberalismus, dann könnte man sagen Folgendes. Erstens, dieser Neoliberalismus tritt die Erbschaft an des bisherigen gesellschaftlichen Irrationalismus, indem er diesem Irrationalismus nochmal zur Apologie erhöht. Die Gesellschaft als Ganze ist nicht erkennbar. Das war ein sozialistischer Albtraum. Und man könnte nur Teilbereiche erkennen und das auch nur mit Trial and Error. Zweitens, dieser Neoliberalismus begeht einen Etikettenschwindel, weil er sich noch liberal nennt und das dann auch damit macht, Hayek, dass er im Unterschied zu seinem Vorgänger Menger eine feine Unterscheidung macht zwischen dem französischen Liberalismus, der in die französische Revolution führt, und dem englisch-schottischen Liberalismus von Hume, Smith und anderen. Und dass hier der Neoliberalismus das Ganze noch neoliberal nennt, obwohl dieser Liberalismus sich gegen die liberale Vernunft überhaupt wendet, wie gegenüber jedem Rationalismus. Dass in diesem Sinne drittens die Apologie einer irrationalen Gesellschaft die Apologie eines irrationalen Geschichtslaufes ist, das findet man überall. Viel zu komplex, kann man nicht erkennen, irrational. Und deshalb haben die Ordoliberalen schon zu Zeiten der Verbrechen diese Verbrechen völlig verdrängt. Also, obwohl die Zeit fortgeschritten ist. Zum Beispiel Ludwig Erhard empfehle ich mal zu lesen, Wohlstand für alle. Und da findet man immer wieder die Formulierung, ich habe den Deutschen die Freiheit gebracht. Dann staunen wir alle, wie das möglich war. Und dann sagt er, wie er es gemacht hat. Er hat nämlich den Deutschen im Juni 1948 die D-Mark gebracht. Das war aber nicht mal, das war eigentlich die US-Administration in den Gesetzesgebieten. Aber so. Und das, was dort, das kann man auch bei den Ordoliberalen, also vorkommunistisch schon lesen, worin der Terror des Staates besteht, in der staatlichen Preisfestsetzung. Also da ist nichts anderes. So, und in diesem Sinne ist die Geschichtslosigkeit und die Verdrängung schon vor 45 da gewesen und deshalb hat man auch gesagt, nach 45, wie läuft die Geschichte? Also der Liberalismus hat immer existiert, vor allen Dingen in der Polis von Athen, dann gab es den Staatsinterventionismus in Rom, dann gab es irgendwann wieder den Liberalismus. Die Engländer waren immer liberal, weil sie hatten Edmund Burke überhaupt keine Ader für Revolution, obwohl es die Glorious Revolution gab und eben nicht ist, aber es spielt für Neoliberale keine Rolle. Geschichte, was ist das? Und dann kommt die Umkehrung, die, das ist die Utopie. Seit 1990 lernen wir, jede Utopie endet im Blutbad. Und dann finden die Neoliberalen, die sich sonst für die Welt nicht sonderlich interessieren, weil ja alles einheitlich sei, Globalisierung, doch etwas, was sie interessiert und was wirklich perfide ist, die Morde der Roten Khmer. das begeistert sie, weil das kann man gegen den Sozialismus wenden. Und das ist ihre Legitimation, dass sie jetzt sagen, da sieht man keine roten Knöpfe. Man sieht es auch in der russischen Revolution und man sieht es beim jakobinischen Terror. Eine Utopie beruht auf einem Omnipotenzwahn der menschlichen Vernunft. Wenn man die mal los wäre, die Vernunft, dann würde wieder Freiheit herrschen, das reicht auf Freiheit. Also zusammengefasst, jetzt lese ich doch nochmal, mit Adorno habe ich angefangen, mit Adorno habe ich auch. Worin die Aufgabe besteht, ich habe über nichts als eine Aufgabe gesprochen und ich finde, wie gesagt, eine Frage ist schöner als eine Antwort. Worum es geht dabei, ist diese Wahlverwandtschaft zwischen Antisemitismus und Neoliberalismus zu untersuchen, was keine Wiederholung ist, sondern eine Struktur, die unter veränderten Bedingungen reproduziert wird. Und da gibt es bei Adorno 1959 die berühmten Formulierungen, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit. Der Nationalsozialismus liegt nach. Und bis heute wissen wir nicht, ob bloß als Gespenst dessen, was so monströs war, dass es am eigenen Tode noch nicht starb, oder ob es gar nicht erst zum Tode kam, ob die Bereitschaft zum Unsäglichen fortwächst in den Menschen wie in den Verhältnissen, die sie umklammern. Ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie.